keine feste Wohnung haben und deshalb einfach Häuser besetzen, die seit Jahren leer stehen. Das ist ja auch ein schweres Verbrechen. Andere Menschen kämpfen auf Blockaden und auf Demonstrationen gegen diese Wahnsinnsrüstung. Und von denen gehen auch welche in den Bau. Es kann auch jeden erwischen, der keinen Bock hat, zur Bundeswehr zu gehen und auch kein Zivildienst macht. Und es sind schon wie viele nur wegen ein klein bisschen Haschisch oder mal Hörner in den Bau gegangen. Das sind keine Zustände. Das muss sich hier ändern. Wenn die Leute in diesem Land dafür verantwortlich sind, dass zum Beispiel unsere Luft verpestet ist, dass unsere Flüsse vergiftet sind, dass irgendwo um der Erde radioaktiver Müll verschwindet, ja, dass sogar die Wälder sterben.